Ich höre die Worte, als wär's gestern. Ehe ist gar nicht so verkehrt. Wenn immer schön die Fresse hält und sich dann bloß nicht beschwert. Zeiten haben sich wohl geändert, aber irgendwas ist verkehrt. Früher gab's von Schuhen Blasen, heute ist es umgekehrt. Du redest so, als wär das anders, denn du hast nichts zu sagen. Deine Alte hat die Visa und du darfst die Tasche tragen. Manche Sachen verstehe ich nicht und vor allem nicht den Sinn. Warum soll ich mich zum Pinkeln setzen? Ich stell wieder zum Scheißen auch nicht hin. Willst du deinen besten Freund mal richtig hart bumsen sehen? Musst du einfach mal eine halbe Stunde früher nach Hause gehen. Du brauchst eine ganze Kiste Bier, um mir mal den Arsch aufzureißen. Hier kann man meterweit die Knackwurst in die Turnhalle schmeißen. Und hast du mal fremd gefickt und die Alte macht dir Stress. Schnapp dir heimlich das Handy und check die SMS. Es ist mir egal, wie ihr heißt, Mann, für mich seid ihr alle Hans. Und deine Alte ist bestimmt nicht treu, denn sie wollte mir an den Schwanz. Darf's nicht wissen. Kommst du sturzbesoffen nach Hause und pögelst dann so verkissen. Deine Alte will immer mehr und deine Alte ist nie zufrieden. Was auch immer ihr mal hattet, es ist auf der Strecke geblieben. Aber du sprichst nicht, ertränkst deinen Kummer im Sumpf. Aus Lust mit Frust und der Männerabend endet im Po. Zähl dich auf, mach dich zur Maus, aber du spielst den harten Mann. Die lässt jeden Hampelmann nur dich nicht wirklich ran. Und am Nebentisch erzählt einer, boah, die Alte ging ab wie Sau. Und du lächelst, Digga, wach auf, die reden von deiner Frau. Dann sei ehrlich zu dir selbst und sieh der Wahrheit ins Gesicht. Denn ich weiß, wer du bist, nur deine Alte kennt dich nicht. Und glaub mir, wenn's passiert, dass du nicht alleine bist. Wenn du auf was du dich fragst, wo deine Frau gewesen ist. Stellt euch bitte im Kreis auf und reicht euch alle mal die Hände. Ich bin noch eine Fickgeschichte. Ich bin doch seit Wochen schon die Fremde.